gut. Nochmal, bitte komm. Nein! Versuch diese Familie zusammen. Mir reinbeißen. Hilf ihm nachher. Ey, falls, ne? Immer noch Kind und da die reinen Herzens handeln und zu größten Händen sind, rette ich die Welt mit deiner Liebe in mir. Denn ich bin für dich da, nein, ich bin wegen dir hier. Weil dir die Fähigkeit zu lieben geblieben ist und die Kraft zu vergeben ein Bestandteil deines Lebens ist. Wurde ich erweckt und was tief in mir schlief, führt nun Feder und schreibt dir diesen Liebesbrief. Leg deine Arme um mich, dass meine Narbe, die ich hier auf meinem Herz trage, nicht mehr schmerzt. Wenn du fragst, warum musste ich mich für dich gewinnen, dann sag ich, Straßenköter wie ich sind manchmal gerne drinnen. Und wenn einer von uns beiden wieder streunen verschwindet, ist die Liebe wie Gebell an dem Mond, der uns verbindet. Was er über mich weiß, du bist nicht mehr hier. Und wie zum Beweis riecht mein Schweiß noch nach dir. Und du fühlst dich fern an Millionen Meilen von mir. Und ich schreib auf Papier Millionen Zeilen von dir. Denn da alle Liebenden innerlich immer noch Kind und da die reinen Herzens handeln, unsere größten Helden sind, rette ich die Welt mit deiner Liebe in mir. Denn ich bin für dich da, nein, ich bin wegen dir hier, da dir die Fähigkeit zu lieben geblieben ist und die Kraft zu vergeben ein Bestandteil deines Lebens ist. Wurde ich erweckt und was tief in mir schlief, wird nun Feder und schreib dir diesen Liebesbrief. Denn da alle Liebenden innerlich immer noch Kind und da die reinen Herzens handeln, unsere größten Helden sind, rette ich die Welt mit deiner Liebe in mir. Denn ich bin für dich da, nein, ich bin wegen dir hier, da dir die Fähigkeit zu lieben geblieben ist und die Kraft zu vergeben ein Bestandteil deines Lebens ist. Wurde ich erweckt und was tief in mir schlief, führt nun Feder und schreib dir diesen Liebesbrief. Denn da alle Liebenden innerlich immer noch Kind und da die reinen Herzens handeln, unsere größten Helden sind, rette ich die Welt mit deiner Liebe in mir. Denn ich bin für dich da, nein, ich bin wegen dir hier, da dir die Fähigkeit zu lieben geblieben ist und die Kraft zu vergeben ein Bestandteil deines Lebens ist. Wurde ich erweckt und was tief in mir schlief, führt nun Feder und schreib dir diesen Liebesbrief. Denn da, denn da, denn da, denn da, denn da.